sie auf Kirchenstufen bauen ohne Land, Hirten ohne Herden, tausendmal verbrannt. Ihre Frauen tragen Kinder auf dem Rücken und im Leib, Hüter, bunte Lumpen, Zöpfe, Mann und Weib. Fiesta peruana. Auf Kirchenstufen, Köpfe zwischen Knie, wissen, warum Geier über ihnen ziehen. Das ist alles, was sie wissen, tausendmal verbrannt. Träume nicht einmal von einem anderen Land. Da hocken sie auf Kirchenstufen, murmeln Litaneien, die sie nicht verstehen, atmen Weihrauch ein. Und das Zeichen Fidel Castros an der Häuserwand. Schreibt, sagen die Priester, Satans Klauenhand. Fiesta peruana. Auf Kirchenstufen und von Mund zu Mund gehen die Fuselflaschen. Priester lauern und dann rollen sie von Kirchenstufen, Bauern ohne Land, Hirten ohne Herden, tausendmal verbrannt.